1 Live Infos. Mit Julian Cooper um 6 Uhr. Weniger Flüchtlinge in Deutschland, mehr Pfefferspray an Schulen und das Wetter, viele Wolken, aber meist trocken. Flüchtlingszahlen. Die Bundesregierung rechnet damit, dass 2017 weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind als in den letzten Jahren. Innenminister de Maizière sagte, dass es Ende November knapp 173.000 waren und im Dezember noch einige Tausend dazukommen. 2015 etwa kamen 900.000 Menschen nach Deutschland. Abloh Afakammer berichtet. Über Monate hatte die CSU versucht, eine Obergrenze für Flüchtlinge durchzusetzen. Letztlich konnte sie sich damit bei ihrer Schwesterpartei CDU nur teilweise durchsetzen. Doch die Zahlen für dieses Jahr bewegen sich in der Höhe 200.000 oder wie der Innenminister der Bild am Sonntag sagt, knapp darunter. Der Hauptgrund für die niedrigeren Flüchtlingszahlen ist die Abschottungspolitik der europäischen Länder. Die Balkanroute ist dicht und mit dem EU-Flüchtlingsabkommen sorgt die Türkei dafür, dass Schlepper auch weniger Menschen nach Griechenland bringen. Reizgas. An Schulen gibt es offenbar mehr Probleme mit Pfefferspray. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands sagte, dass Schüler dieses Jahr schon mindestens 30 Mal Reizgas versprüht haben. Das sei kein Spaß und sehr gefährlich. Oft muss deswegen der Rettungsdienst kommen. Schulen sollten Pfefferspray deswegen verbieten. Weil die Spraydosen im Drogeriemarkt oder online als Tierabwehrspray verkauft werden, gelten sie nicht als Waffe. Waldbrände. In Kalifornien in den USA müssen sich noch mehr Menschen vor den Flammen in Sicherheit bringen. Einer der Waldbrände bedroht jetzt die Küstenstadt Santa Barbara. Teilweise zwingt die Polizei die Menschen, von da wegzugehen. Insgesamt hat das Feuer in Kalifornien schon mehr als 1000 Gebäude zerstört. Es soll das drittgrößte sein seit über 85 Jahren. Fußball-Bundesliga. Dortmund hat auch sein zweites Spiel unter dem neuen Trainer Stöger gewonnen mit 2:1 gegen Hoffenheim. Das entscheidende Tor für den BVB schoss Christian Pulisic kurz vor Abschluss. Also das fühlt sich sehr gut an. War lange Zeit ohne einen Sieg, glaube ich, zu Hause. Und ja, das war super heute. Auch Köln hat gewonnen, 1:0 gegen Wolfsburg. Für den FC war es der erste Sieg in dieser Saison. Die weiteren Ergebnisse: Frankfurt-Schalke 2:2, Stuttgart-Bayern 0:1, Bremen-Mainz 2:2, Augsburg-Freiburg 3:3. 1 Live. Sektorwetter. Von der Eifel bis zum Hochsauerland und in Ostwestfalen gibt's einzelne Schneeregen oder Schneeschauer, sonst bleibt's meist trocken. Richtung Münsterland kann auch mal die Sonne rauskommen. Dazu in Olpe maximal 2 Grad, in Soest 4, in Dienstlaken, Aachen und Meerbusch ist bei 5 Grad Schluss. Stauschau. Da gibt's nur eine Meldung, im Bergischen Land und im Sauerland, da hat's geschneit. Auf den Autobahnen geht's deswegen ein bisschen langsamer voran. Es stockt in beiden Richtungen, auf der A45 zwischen Dillenburg und Hagen und auf der A4 zwischen Eckenhagen und Krombach. Das heißt, fahrt am besten langsam, etwa 80 km pro Stunde, dann müsste es ganz gut funktionieren. 1 Live. Der Meier. Guten Morgen, hier ist Robert Meier. Ich soll hier um die Uhrzeit was sagen. Und das ist für mich tatsächlich ein Grund, schon wach zu sein, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Grund habt ihr? Ich meine, Glühwein gibt's noch nicht. Die Buden haben noch zu. Warum dann? Könnte natürlich sein, dass ihr das Türchen Nummer 17 unbedingt jetzt schon mal aufmachen wollt, weil es da drin miaut oder so. Also ich will es jedenfalls wissen. Lass uns doch mal über die harten Gründe reden, warum ihr jetzt schon wach seid. Und ja, weil Weihnachten ist, zählt Arbeit auch. SMS 88001. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go. And we're down, we go, go, go, go, go. So we're down, we go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fuck, my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God save we run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to fall. You can't grow no more. down. Ovelo. Habits, der Lukas schreibt um 6:11 am Sonntag, der Winterdienst, der die Straßen und Radwege streut, ist immer wach. Lukas, Respekt. Wenn ich nachher so gegen 9 mit meinem Frühstücksei vorbeikomme, dann hast du hoffentlich noch so eine ganz feine Prise Streusalz über. Das würde ich mir jedenfalls wünschen. Hier ist 1 Live und wir haben einen neuen Typen in unserer Generation Gag. Tan Chagla. Der sitzt im Rollstuhl. 1 Live. Generation Gag. Mit Tan Chagla. Meine Stammdiskothek ist völlig ungeeignet für mich. Geht überhaupt nicht. 20 Kilometer hohe Treppe. Das erste Mal, ich werde es nie vergessen, als ich da ankam. Horror. 20 Kilometer Schlange. Wir haben da alle gestanden. Ich habe mich hinten angestellt und dachte mir so, Alter, das machst du nicht mit. Erstmal schön an den Leuten vorbeigefahren, so wie hier. Und die Türsteher, die stehen nicht oben an der Tür, sondern die stehen an der Treppe. Das sind bei uns Treppensteher. Und dann stellt er sich vor mich auf und sagt, du kommst hier nicht rein. Dann sage ich, ja, ich weiß. Aber wenn du hier vorne festhältst und dein Kollege da hinten, dann könnt ihr mich hochtragen. Ja. Dann haben die mich da hochgebuckelt, fluchend, ja, unter tosenden Buhrufen der anderen Leute. Und dann bin ich oben angekommen, war in der Disco, endlich. Und dann ist das passiert. Ich meine, das war mein erster Disco-Besuch, was mich mein Leben lang begleiten sollte, Freunde. Den Spruch, den man ständig hört in der Diskothek. Kommt einer auf dich zu mit so einem Bier, völlig besoffen und sagt, ey, finde ich total super, dass du hier bist. Ja, das heißt so viel wie übersetzt, finde ich total klasse, dass du dich trotz Rollstuhl hier in die Disco traust. Und jedes Mal, wenn die mir das sagen, dann gucke ich so über den Dancefloor und schaue mir an, wie manche Männer so tanzen und denke mir, Respekt an dich, dass du dich ohne Rollstuhl hierher traust. Generation Gag. Das komplette Video jetzt im 1Live YouTube-Channel. 1Live. It's a one-way street with an open end. And you never know what lies ahead. But I always knew that this was it. The signs were lit. Oh, I always knew. I'm on overdrive, gonna play offense, and I won't look back, there'll be no regrets. I'll keep my head up, even if I'm fed up, 'cause I'm getting closer. Oh, I know, oh, I know. One-way street with an open end, and you never know what lies ahead. But I always knew that this was it. The signs were lit. Oh, I always knew. Introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas, there's no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well,

pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't Summer over the Rainbow, ne? So klingt Weihnachten in 1 Live. Auch wenn ich mir statt einem Regenbogen eher einen Schneebogen wünsche, aber ich sag mal immer Hauptsache Bogen. 1 Live, Sektor Events. So, wir sind krass, wir sind wild und wir gucken um genau 6.23 Uhr auf den Abend. In Bochum in der Rotunde sind nachher Drawing Circles, die machen so Alternative Sound mit viel Atmosphäre. Das geht schon beim Setting los, das ist ein 360-Grad-Konzert, also die Bühne ist in der Mitte vom Raum, ihr hängt drumherum ab, es geht los um 7:30. Maxi Stettenbauer kennt ihr aus der 1Live-Generation Gag, das ist ein Typ, der Humor hat. Den hat er mir im 1Live-Interview auch mal bewiesen, indem er folgendermaßen reagiert hat, als ich ihm einen Knallerwitz erzählen wollte. Oh Gott! Pass auf, kommt ein Schornsteinfeger in die Bar, sagt der Wirt. Boah, ich gehe jetzt, wenn du jetzt die Pointe vorliest, dann gehe ich. Der geht aufs Haus. Oh Gott. Komm wieder. Ich kannte den schon. Ja, er ist dann doch da geblieben, weil er nämlich auch sehr nett ist. Lieber Maxi als normal heißt sein neues Programm. Damit ist er in Leverkusen im Scala. Nachher um 7. Neufundland ist eine Band aus dem 1Live-Sektor. Kommen aus Köln, waren schon Support für An Mai Kantereit. Das erste Album heißt Wir werden niemals fertig sein. Jetzt sind sie unterwegs, nachher in Bonn im Bla ab 8. Und ein Klaps auf die Schulter, wenn ihr es geschafft habt, euch eine Karte für Kaya Jana zu angeln. Planet Deutschland, sein Programm nachher in der Stadthalle in Gütersloh. Präsentiert von 1Live und ausverkauft. Sektor Events in 1Live. Montana, you know what it is. When you hear that, we got too drunk, we got too high on the night we graduated. We got locked up in my bedroom and I swear I didn't fake it. We got too drunk, we got too high, fell in love when we were faded. Don't make this complicated, you were just one of my phases. I drank all the liquor, then you gave me yours. Then we started talking and you kinda turned me on, telling stupid stories. Take too much, I just think of you and me on the kitchen counter, on the About the fame of the last name with a 100-carat ring, and I was wasted. Rocks in the bracelets, rock in the case. Back to them cases, front to your eyes. Snuffing that May shit, big hypnotizing. I spent a lifetime in one night. Know the day that ain't worth one bite. Trips to the valley, palm trees, Cali for the freaks. I'm a center, South Beach winners, and I know you, like you ain't like that. But I know we just we got too drunk, we got too high. This is David Guetta. February 2, Westfalenhalle, Dortmund. David Guetta, präsentiert von 1Live. Ich liebe den Sektor. 1Live. Stauschau. Um Platz 7, A4, Olpe Richtung Köln zwischen Kreuz Olpe Süd und Eckenhagen. Da stockt es auf 4 Kilometer Länge. A45, Gießen Richtung Hagen zwischen Heiger-Burbach und Siegen Süd, auch da 4 Kilometer stockend. Und nochmal die 45, Gießen Richtung Hagen zwischen Rolzhagen und Lüdenscheid Süd, 5 Kilometer stockend, da braucht ihr ungefähr 20 Minuten länger. 1Live. Der Meier. Morgen, hier ist Robert Meier. Schreibt mir an die 88001, denn wir müssen dringend darüber reden, warum eure Augen schon auf sind. Thea schreibt mir zum Beispiel, der Große warum ich um die Uhrzeit unterwegs bin. Ich arbeite in der Pflege. Zweite Message hinterher. Nicht der Große, der Grund. Sorry für die Autokorrektur. Ey, Thea, sich um 6:30 sonntagsmorgens für falsche Wörter durch Autokorrektur zu entschuldigen. Das ist jetzt wirklich nicht rötlich. You should take it as a compliment that I got drunk and made fun of the way you talk. You should think about the consequence of your magnetic field being a little too strong. And I got a boyfriend, he's older than us. He's in the club doing I don't know what. You're so cool, it makes me hate you so much. I hate you so much. Compliment that I'm talking to everyone here but you. But you. And you should think about the consequence of you touching my hand in a darkened room. If you got a girlfriend, I'm jealous of her. But if you're single, that's honestly worse. 'Cause you're so gorgeous, it actually hurts. Honey, it hurts. So happy it turns back to sad. There's nothing I hate more than what I can't have. Guess I'll just stumble on home to my cats. Alone. Unless you wanna come along. You're so gorgeous. I can't say anything to your face. 'Cause look at your face. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever? I'm on my ride. Live. Mit der Gegenwart kann man um 6.38 Uhr sonntags wenig anfangen. Deswegen beamen wir uns mal eben in die Zukunft. Okay? Okay? Es ist der 24.12.2017 am Abend. Ich nehme mir vor, eine kleine besinnliche Weihnachtsansprache für die ganze Familie zu halten. Hört dazu nun in der Reihenfolge die Kommentare von meiner Schwester, meinem Opa, meiner Cousine, meinem Onkel und meiner Mutter. Halt dein Maul! Verstehst du das nicht? Wenigstens mal zwei Minuten bisschen ruhig sein. Halt die Schnauze! Verpiss dich aus meinem Leben, Alter. Wenn sie etwas leiser sprechen, dann wäre das sehr hilfreich. Gut, ich mach's dann trotzdem. Ne? Ich sag ja immer, Besinnlichkeit ist nicht optional. Wenn ich danach allerdings in meinem alten Kinderzimmer liege und mir niemand eine warme Milch mit Honig bringt, schon wieder nicht, dann denke ich, hättest du doch einfach mal etwas anders versucht, Liebe zu schenken. Ideen gäb's genug. 1 Live. Weihnachten. Schenkt euch Liebe. I reflect from your shadow. It is more than I thought could exist. You move through the room like breathing was easy. If someone believed me, they would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be in love, love, love. And every day I'm learning about you, the things that no one else sees. I am being as in love, love. words unspoken, a silent devotion. I know you know what I mean. And the end is unknown, but I think I'm ready. As long as you're with me, being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love with you as I am. Being as in love, love, love. That thing that I've been looking for, been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for, and you got a heart full of gold, and that's really turning me on. You are, you are, you are, you are, you are everything that I dreamed of. Now I can paint a picture. You are, you are, you are, you are. You are making my life much greener. Yeah, yes. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual, so we should be sexual. You got something that I ain't seen before. You've opened a million doors. Sexual in Hans Live, soll noch mal einer sagen, wir haben hier sonntags morgens keinen Spaß. Der Mirko aus Münster hat seine Gag-Turbinen zum Beispiel schon hochgefahren und schreibt: Hallo 1 Live, mich treibt diese Autokorrektur nochmal in den Warenkorb. Jawohl! Es wäre unverantwortlich, jetzt ernst zu werden. 1 Live Hacks von Bastian Bielendorfer. Hey Leute, hier ist das Lehrerkind. Ihr kennt das. Jede Schule hat einen Ort, gegen den selbst Gollums Wohnhöhle wie eine Empfehlung aus schöner Wohnen wirkt. Das Schulklo. Das Schulklo ist der letzte Ort, an dem es noch einlagiges Recycling-Klopapier aus gemahlenem Schichtbeton gibt, das so hart ist, dass man damit Antikmöbel abschleifen könnte. Das Schulklo ist der letzte Ort, vor dem selbst die Schulhoftauben ehrfürchtig stehen bleiben und lieber tot zusammenklappen, als da reinzuwackeln. Hier mein Lifehack, wie ihr 13 Jahre Schulklo überlebt, ohne eine Erwachsenen-Fixies tragen zu müssen. Einfach nicht frühstücken. Klar, jeder Ernährungsexperte wird jetzt kollabieren. Aber am Schulkiosk gibt es ja eh nur Snickers, die optisch rauskommen, wie sie reingegangen sind.

Beyoncé um 7:04 am Sonntagmorgen. Warum ihr schon wach seid, habe ich ja gefragt. Und da hätte ich zum Beispiel diese Nachricht von euch an die 88001. Da kamen drei Terminatorinnen zu mir und wollten immer noch mehr Sex, aber ich konnte nicht mehr und bin aufgestanden. Ja, das ist endlich mal ein seriöser Grund.